Eine wissenschaftliche Theorie besagt, paranormale Phänomene sind ausgebrochen unserer Vorstellung. Und Geister existieren nur, weil sie an sie glauben. T. Versus. Abflug. den Scheißladen auseinander. Ja.